5. The Atlantic Ocean is the second largest of the world's oceanic divisions, with a total area of about 41.1 million square miles. It covers approximately one-fifth of the Earth's surface. The first part of its name refers to the Atlas of Greek mythology. The oldest known mention of the name is contained in the histories of Herodotus, around 450 BC. Questions? Based on C, with pitches C, D, E, F, G. I think a lot of what we do and a lot of the ways we experience things do get filtered through language. I don't know that I would argue that everything we experience gets filtered through language. Ich denke, viele Dinge, die wir tun und erleben, werden durch Sprache gefiltert. Ich würde nicht sagen, dass alles durch Sprache gefiltert wird, aber die Erlebnisse, die dem Sprachlichen vorausgehen oder die jenseits der sprachlichen Reichweite sind, entziehen sich uns. Wir haben nur begrenzt Zugang zu ihnen, in dem Sinn, dass wir mit anderen nicht darüber reden können. Sobald wir darüber reden, transformieren wir die Erlebnisse in Sprache, genauso wenn wir darüber schreiben. Bei solchen Erlebnissen sollten wir es mit Wittgenstein halten, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Sobald wir unser Schweigen über ein solches Erlebnis brechen, ist es nicht mehr dasselbe. Es wird zu einem linguistischen Erlebnis. Ich interessiere mich für Interaktionen, für zwischenmenschliche Beziehungen, in dem Sinn, dass die Leute in unserer Welt auf die eine oder andere Art miteinander klarkommen müssen. Diese Interaktionen müssen zu einem sehr großen Teil sprachlich stattfinden. Wir müssen unsere Bedürfnisse verbalisieren. Wir müssen sie teilen, im Unterschied zu einem isolierten Musikhören, bei dem man seinen Mund hält und einfach geht. Ich bestreite also nicht, dass es solche nonverbalen Erfahrungen gibt. Ich bestreite nur, dass es Wege gibt, mit ihnen zu arbeiten, über sie zu schreiben, über sie zu reden, sie produktiv zu verwenden. Deswegen sind die Erfahrungen, die in Sprache übersetzt werden können, diejenigen, die mich interessieren. So those are the experiences that can be translated into language are the ones that ultimately I'm interested in. 9. In 1849, Richard Wagner wrote, "We must not yet abandon our image of the sea for the nature of musical art. The eye recognizes only the surface of this sea. Only the depths of the ear understand its depths." Questions? Required to sound each of the Casio's keys ranges from 38 grams to 60 grams. Each bottle weighs 7 grams. Therefore, additional weight ranging from 31 grams to 53 grams is required in order for each bottle to sound a key. Questions? Der amerikanische Klangkünstler und Musiker Seth Kim Cohen schreibt in seiner Biografie, es sei Ziel seiner Arbeit, ein Hören über Musik als kulturelles Zeichen auszulösen. Ein denkendes Hören also, bei dem der Klang nicht als rein akustisches Phänomen wirken soll, sondern vielmehr durch ein wissendes Subjekt hörend, dekodiert, entziffert, gelesen wird. Dabei spielen die sozialen Hintergründe eines Klangs ebenso eine Rolle wie seine Produktion, seine Geschichte und auch der Rahmen, in dem ein Klang präsentiert wird. Etwa ob es sich um einen Konzertsaal handelt, eine Galerie, eine Straßenkreuzung oder ein Radio. Die 2008 entstandene Arbeit 29 Ounces of the Atlantic Ocean Evaporating in C Major, aus der eben ein Ausschnitt zu hören war, ist ein Beispiel dafür, wie Kim Cohen arbeitet und ein solch denkendes Hören herstellen möchte. Für die Aufführung des Stücks füllt Kim Cohen nach und nach 29 kleine Plastikfläschchen mit Meerwasser und stellt diese dann jeweils auf eine weiße Taste des Keyboards, das vor ihm steht. Dadurch, dass die Fläschchen mit Wasser gefüllt wurden, sind sie schwer genug, die jeweilige Taste herunterzudrücken und einen synthetischen Ton auszulösen. Jedes Mal, wenn Kim Cohen ein Fläschchen mit Meerwasser füllt, erzählt er dazu entweder Anekdoten von berühmten Komponisten und Literaten zum Thema Wasser und Musik oder beschreibt exakt den Aufbau und seine Aktionen, die im Rahmen von 29 Ounces wichtig sind. Das Keyboard, auf dem die Fläschchen abgestellt werden, ist ein achtstimmig polyphones. Die Anzahl der gleichzeitig klingenden Töne ist also auf 8 beschränkt. Ab der 9. Flasche, die Kim Cohen auf das Keyboard stellt, kommen dementsprechend keine neuen Töne mehr hinzu. Die Tasten werden stumm heruntergedrückt, der erste achtstimmige Akkord bleibt stehen. Nachdem alle 29 Fläschchen auf das Keyboard gestellt sind, bleibt das Instrument als klingende Installation im Raum. Über den Zeitraum der Ausstellung verdunstet langsam das Wasser in den Fläschchen. Diese werden leichter und die jeweilige Taste bleibt nicht länger gedrückt. Wenn sich eine der Tasten hebt, die einen Ton des klingenden Akkords gehalten hat, verschwindet dieser und wird automatisch durch einen anderen Ton der bisher stumm gedrückten Tasten ersetzt, so dass sich der achtstimmige Akkord im Laufe der Zeit immer wieder verändert, bis schließlich weniger als 8 Fläschchen genug Wasser enthalten, um die Tasten zu drücken. Der Akkord dünnt sich aus bis hin zu einem und schlussendlich keinem Ton mehr und die performative Installation endet, was, je nach Raumtemperatur, 4 bis 8 Wochen dauern kann. Marcel Duchamp is said to have appreciated America for her bridges and her plumbing. Questions? What I was trying to do was make a piece that was sort of. Ich habe versucht, etwas zu machen, das gleichermaßen ein Stück Musik ist, aber auch als Installation funktioniert, die in einer Galerie über den Zeitraum einer 4- bis 6-wöchigen Ausstellung bestehen kann. Als ich dann anfing, die Idee mit dem verdunstenden Wasser auszuarbeiten, merkte ich, dass es eine ganze Reihe von Stücken gibt, in denen mit Wasser gearbeitet wird. Wer weiß, wo man genau anfangen könnte, aber die Reihe reicht von Händels Wassermusik über Debussy und Satie, der darüber sprach, Musik mit Wasserhähnen zu machen, bis hin zu John Cages Water Walk und Water Music. Wenn man anfängt zu recherchieren, findet man eine ganze kleine Geschichte der Wassermusik. Ich wollte mit meinem Stück in einer humorvollen Art an diese Geschichte anknüpfen. Es ging mir nicht darum zu sagen, hier ist das nächste große Stück Wassermusik, sondern darum, den Humor als ein Konzept aufzuzeigen, das von Anfang an in allen Wassermusikstücken steckt. Und an diese Ahnengalerie des Humors knüpft mein Stück an. In her diaries, Anais Nin explained why women weep. It is the quickest way to rejoin the ocean. You liquefy, become fluid, flow back into the ocean where the colors are more beautiful. Everything is more wonderful underwater. Questions? In Anlehnung an Marcel Duchamp bezeichnet Seth Kim Cohen seine künstlerische Praxis als nicht-kokleare Klangkunst. Duchamps Ablehnung einer von ihm als retinal bezeichneten Kunst, bei der der ästhetische Genuss fast ausschließlich vom Eindruck auf die Netzhaut abhängig ist, führte bei ihm zu der Forderung, weitere Informationen wie Titel, Rahmen, Kontext, Kommentare etc. als Teil des Kunstwerks zu betrachten und so eine Wechselwirkung zwischen der sichtbaren und einer meist schriftlich vermittelten Ebene des Nichtsichtbaren herzustellen. Duchamps Kunst geht also über das hinaus, was unmittelbar über das Auge wahrzunehmen ist. Sie ist eine Kunst der Ideen. Als solche ist sie zu einem wichtigen Vorbild für die Konzeptkunst der 60er Jahre und danach geworden. Kim Cohens Begriff der nicht-kochlearen Klangkunst überträgt die Ideen Duchamps auf den akustischen Bereich. Dementsprechend wird die Netzhaut durch den Cochlear, die Hörschnecke, die für die Hörwahrnehmung entscheidend ist, ersetzt. Das Klingende soll, so seine Forderung, ergänzt werden durch Einbeziehung und Kritisierung der Rahmenbedingungen künstlerischer Produktion, durch Reflexionen des Mediums, der ausstellenden Institution oder auch von sozialen und politischen Positionen. Bei Kim Cohen werden einzelne Klänge oder auch ganze Musikstücke als kulturelle Zeichen verwendet, die gelesen und entziffert werden können. Freilich ohne sich in einer Eindeutigkeit selbst überflüssig zu machen, sondern vielmehr, um in ein Wechselspiel mit den ihnen zugeschriebenen Bedeutungen zu treten. 29 Ounces ist entsprechend kein Stück über den Ozean oder über Wassermusik. Es ist ein Stück Wassermusik, dessen Metaphorik sich durch den nicht metaphorischen Umgang mit dem Medium Meereswasser herstellt, seine ironischen Einbettung in einen historischen Kontext sowie der Behauptung, nichts anderes zu sein als das, was sich beobachten lässt. Die teils amüsanten Anekdoten und konzeptuellen Erklärungen markieren eine Distanz des Hörenden zum Klang, die ein kritisches Verhältnis zum klingenden Gegenstand ermöglicht. Eine solche kritische Distanz muss nicht zwingend durch Sprache erzeugt werden. In dem 2010 entstandenen Stück Forever Got Shorter from a T-Shirt with the Same Name ist es vielmehr der Rahmen der Performance, der thematisiert und verändert wird und so auf seinen Inhalt Einfluss nimmt, ihn kritisiert. Das Stück entstand als Auftrag des Schlagzeugers Ross Parfitt, der Kim Cohen gebeten hatte, ein Stück für ihn zu schreiben. I don't really write music per se. I don't really do scores. Ich schreibe im Grunde keine Musik im herkömmlichen Sinn. Ich schreibe keine Partituren. Es war also eine ungewöhnliche Aufgabe für mich, gefragt zu werden, ob ich ein Stück für jemanden schreiben will. Also habe ich mir in einer scherzhaften Art des Gebens und Nehmens gesagt, wenn du mich, der ich keine Musik schreibe, fragst, ob ich dir ein Stück Musik schreibe, drehe ich den Spieß um und sage, ich werde mir für dich eine Aufgabe ausdenken, ein Stück zu erarbeiten und lasse dich die ganze Arbeit machen. Ross Parfitt gab ich die Aufgabe, eine Plattform herzustellen, bei der, wenn man das Fußpedal einer Bassdrum bedient, immer auch das Pedal eines Wagenhebers bedient wird, der die Plattform, auf der der Schlagzeuger samt Schlagzeug sitzt, hinten anhebt und anschrägt, bis die Trommeln von der Plattform herunterfallen. Das Stück endet, wenn der Schlagzeuger an keines seiner Instrumente mehr herankommt. Die Aufgabe besteht also nicht nur darin, den Schlagzeugpart zu spielen, der recht einfach ist, denn es handelt sich um einen einfachen Rockbeat. Die eigentliche Aufgabe besteht darin, diese Plattform zu bauen, was auch in der Partitur festgehalten ist, und auch die technischen Probleme zu lösen, die so eine Plattform mit sich bringt. Seth Kim Cohen ging davon aus, dass Ross Parfitt das Stück nicht realisieren würde. Er hielt die Aufgabe, ein nach vorne kippendes Podest, bei dem ein Wagenheber an ein Fußpedal der Bassdrum gekoppelt ist, für ein circa fünfminütiges Stück zu bauen, für zu aufwendig. Zu seiner Überraschung aber hat Parfitt sich dieser Aufgabe angenommen und die Konstruktion innerhalb einiger Monate erstellt. Mit jedem Schlag gegen die Bassdrum wird das Podest ein kleines Stück weiter nach vorne gekippt. Schlagzeuger und Fußpedal sind angeschnallt, der Rest des Schlagzeugs fällt nach und nach über die vordere Bühnenkante. Die Dauer des Stücks ergibt sich aus der Geschwindigkeit und Dichte dessen, was der Schlagzeuger spielt. Je schneller der gewählte Beat, der von Kim Cohen in seinen Anweisungen nicht näher spezifiziert wird, und je häufiger entsprechend die Bassdrum betätigt wird, desto kürzer dauert das Stück, da die Bühne schneller kippt. Je gemächlicher die Schläge, desto länger hat der Schlagzeuger Zeit, sein Instrumentarium wegkippen zu sehen. Kim Cohen hat diese Situation mit dem Verhältnis der Herzschlaggeschwindigkeit von Lebewesen und ihrer Lebensdauer gleichgesetzt. Die meisten Säugetiere haben in ihrem Leben etwa 1 Milliarde Herzschläge. Eine Maus, deren Herz etwa 600 Mal pro Minute schlägt, lebt entsprechend kürzer als ein Elefant, dessen Herz nur 25 bis 30 Mal pro Minute schlägt. Der Titel Forever Got Shorter from a T-Shirt of the Same Name bezeichnet aber nicht nur die sich stetig verkürzende Spieldauer hin zu dem unweigerlichen Ende des Stücks. Er spielt auch darauf an, dass das Provozierende einer Aktion im Laufe der Zeit immer geringer wird. Es nutzt sich ab. Konkret geht es ihm um das Provokante einer in der Rockmusik typischen Konzerthaltung. Die obligatorische Zerstörung des Instrumentariums am Ende einer Rockshow, das tatsächliche Umschmeißen der Beckenständer und Toms sind zu einer leeren Geste geworden. Einer, wie Kim Cohen es nennt, Rock'n'Roll-Trope. Der Grad an Provokation einer Geste durch ihre Wiederholung, ob medial vermittelt, zitiert oder erneut aufgegriffen, nimmt stetig ab. Ihr Potenzial verkürzt sich. Dadurch, dass nicht der Schlagzeuger selber durch seine Aggressivität gesteuert das Schlagzeug umschmeißt, sondern lediglich einen Mechanismus betätigt, der sozusagen die Geste sublimiert, wird sie als nicht länger wirkungsvolle zitiert. Ich muss Ross sehr zugutehalten und ich glaube, er hat den Geist des Stücks verstanden, dass er direkt nach der Performance die Plattform wieder auseinandergenommen hat. Ich glaube, sie ist jetzt die Wand einer Garage von irgendwem in England. Er tat es, weil er nicht wollte, dass irgendwer, der das Stück spielen will, die Plattform benutzen kann, die Ross gebaut hat, da Teil der Aufgabe war, diese selbst zu bauen. Deswegen hat er die Plattform auseinandergenommen, sodass selbst er, wenn er das Stück nochmal spielen wollte, selbst wieder von vorne anfangen müsste. Yeah, well, one thing that really appeals to me about drums is that they don't need electricity. Was mich an Trommeln fasziniert, ist zum einen, dass sie keine Elektrizität brauchen. Zum anderen, dass sie noch nicht mal wirklich einen Spieler benötigen. Trommeln, die einfach der Schwerkraft ausgesetzt werden, spielen sich selbst, viel eher als andere Dinge das tun würden. Perkussionsinstrumente klingen, wenn sie mit einem anderen Gegenstand in Kontakt geraten. Das ist im Grunde die Idee einer Trommel. Deswegen ist es möglich, sie zu spielen, ohne sie zu spielen. Einfach, indem man sie von irgendwo herunterfallen lässt, von Treppen oder Plattformen. Dass Trommeln keinen Spieler im eigentlichen Sinne benötigen, um zu erklingen, dass es ausreicht, wenn sie irgendwo herunterfallen und so den Boden als Schlägel verwenden, hat Kim Cohen in dem Stück Critique of Instrumental Reason by the Use of Drums noch radikaler zum zentralen Punkt des Stückes gemacht als in dem eben gehörten Forever Got Shorter. Anlass für das ebenfalls 2010 entstandene Stück war eine Gruppenausstellung über Non-Cochlear Sonic Art, die Kim Cohen selbst organisiert hatte. Die Anweisungen für seine performative Installation Critique of Instrumental Reason, die Kim Cohen eigens für diese Ausstellung entwickelt hat, sehen vor, dass eine Person für den kompletten Zeitraum der Ausstellung in einem Treppenhaus hinter dem Galerieraum immer wieder ein Drumset herunterfallen lässt. Unten angekommen, werden die Teile des Schlagzeugs in eine Schubkarre geladen, durch den Ausstellungsraum gekarrt und in den vorderen Teil des Raums gefahren, mit dem Fahrstuhl wieder nach oben gebracht und wiederum die Treppe hinuntergekippt. Die Aktion im Treppenhaus, die circa alle 10 Minuten stattfindet, ist für das Publikum der Ausstellung nur durch eine Tür zu hören. Zu sehen ist einige Zeit später lediglich die Person, die ein im Laufe der Ausstellung immer stärker zerstörtes und fragmentiertes Schlagzeug in einer Schubkarre durch den Ausstellungsraum zum Fahrstuhl bringt, um wieder nach oben zu gelangen und den Prozess von vorne zu beginnen. Bei der Eröffnung der Ausstellung waren zwar noch deutlich die Klänge eines Schlagzeugs zu erkennen, im Laufe der 2 Wochen, die die Ausstellung dauerte, verschwanden diese allerdings immer weiter zugunsten von deutlich weniger prägnanten Klängen von fallendem Blech und Fiberglas. Die Geschichte, die dem Stück zugrunde liegt, ist die, dass ich, als ich einige Jahre vor dieser Ausstellung eine andere organisieren sollte, den Klangkünstler Steven Vitiello kontaktierte. Ich lud ihn ein, an jener Ausstellung teilzunehmen und bot ihm an, im Treppenhaus der Uni, an der die Ausstellung stattfand, eine Klanginstallation zu realisieren. Er ist ein sehr netter Typ und so rief er mich zurück und sagte, vielen Dank für die Einladung, aber mein Galerist hat mir gesagt, dass ich für Arbeiten in Treppenhäusern oder Wandschränken keine Aufträge mehr annehmen kann. Für Steven Vitiello standen Treppenhäuser und Wandschränke für die abgelegenen Orte einer Ausstellung, an die die Klangkunst normalerweise immer verwiesen wird. Sein Galerist, seine geschäftliche Seite sozusagen, sagte ihm, dass er diese Aufträge nicht mehr annehmen kann. Er hat die Einladung also nicht angenommen. Ich fand es damals merkwürdig, ein Treppenhaus als Ort abzulehnen, nur weil es ein Treppenhaus war und nicht zu schauen, was für ein Treppenhaus es ist, was es einem bietet und so weiter. Einfach nur keine Treppenhäuser mehr. Und als ich dann die Ausstellung in Brooklyn organisierte und überlegte, was wohin kommt, sagte ich mir, okay, dann bin ich derjenige, der ins Treppenhaus kommt. Ich trage die Bürde, die Klangkünstlerbürde des Treppenhauses. Und so gab ich mir den Auftrag, etwas fürs Treppenhaus zu machen. Und dadurch fand ich etwas, das ich gut nutzen konnte, die Schwerkraft. Darüber hinaus gefiel mir, dass in dieser Ausstellung, in der es sehr viel Elektronik gab, sehr viele Medien, viel Audio, viel Video, viele Lautsprecher und Verstärker, mein eigenes Stück keine Elektronik verlangt, sondern nur akustische Instrumente und Schwerkraft. Es interessiert mich grundsätzlich, gegen die Tendenz anzukämpfen, die Klangkünstler oft haben, nämlich damit anzufangen, etwas einzustöpseln oder ihren Laptop zu öffnen. Ich mag es, wenn man ohne Elektronik anfängt und versucht, Klangkunst zu machen, die ohne sie auskommt. Auch der Titel Critique of Instrumental Reason by the Use of Drums hat, wie schon Forever Got Shorter, unterschiedliche Bedeutungen. Zum einen ist mit dem Titel die Kritik an einem instrumentalen Denken gemeint. Eine Kritik an der Selbstverständlichkeit, mit der Instrumente unhinterfragt für musikalische Produktionen verwendet und auch die von ihnen vorgegebenen Spieltechniken von vornherein akzeptiert werden. Also Geigen mit dem Bogen zu streichen oder ein Schlagzeug mit Schlägeln und Sticks zu bespielen. Im Englischen bedeutet das Wort instrumental aber sowohl instrumental im musikalischen Sinn als auch instrumentell, also ein Mittel anwendend oder ein Werkzeug benutzend. Der Titel Instrumental Reason bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die instrumentelle Vernunft, einem Terminus der kritischen Theorie, namentlich von Horkheimer und Adorno verwendet, um ein rein auf Nutzenmaximierung ausgerichtetes Denken zu bezeichnen. Die Kritik an einer Vernunft, die rein nach ökonomischen Gesichtspunkten agiert und Beziehungen zwischen Menschen als bloße Tauschverhältnisse betrachtet, ist eine, die Kim Cohen mit der Frage nach den Beweggründen für den Einsatz von Instrumenten verbindet, beziehungsweise a priori als verbunden sieht. Da auch in der Verwendung standardisierter Klangerzeuger Pragmatik und Nutzenorientierung nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Die Aktion, ein Schlagzeug immer und immer wieder eine Treppe hinabzustoßen, die Teile aufzusammeln, in eine Schubkarre zu packen und wieder hochzuschaffen, ist eine Aktion, die sich einem klar erkennbaren Nutzen zunächst zu widersetzen scheint. You know, this is fairly hard work to try. Es ist ziemlich harte Arbeit, die Trommeln den ganzen Tag die Treppe herunterzuschmeißen, aufzusammeln, mit der Schubkarre wieder hochzufahren. Man kommt richtig ins Schwitzen. Man arbeitet, aber die Arbeit führt, befragt nach ihrem Nutzen, nirgendwo hin. Das Stück ist eine Kritik der instrumentellen Vernunft, aber auch der Gründe, musikalische Instrumente zu verwenden. Und ich denke, diese beiden Sachen sind miteinander verwoben. Musikalische Gründe für Instrumente und instrumentelle Vernunft haben etwas gemeinsam. Und das Stück kritisiert die postaufklärerische kapitalistische Logik, die dahinter steckt. Gleichzeitig markiert es die Zeit in dem Galerieraum, ändert die Art der Wahrnehmung und ist auch einfach eine absurde, lustige Performance, die man sich anhören kann. Eine humorvolle, selbstironische Distanz scheint in den meisten Arbeiten von Seth Kim Cohen durch. Die Hörstücke Four Songs Sung Site-Specific spielen mit dem absichtlichen Missverständnis, metaphorische Texte wörtlich zu nehmen. Kim Cohen hat 4 bekannte Popsongs nachgesungen, allerdings jeweils in der tatsächlichen Umgebung oder der Situation, die in den Liedern beschrieben wird. Die Site-Specificity, die Ortsbezogenheit dieser 4 Songs, ist aus ihnen selbst herausgelesen, genauer aus ihren Texten. Man hört den Titel Seesaw, ursprünglich gesungen von Aretha Franklin, jetzt gesungen von Kim Cohen auf einer Schaukel, die sich vor dem Mikrofon permanent hin und her bewegt und so nur einen Bruchteil des Stücks erkennen lässt. Sometimes you hurt me so bad, my tears run like water. You lit me up right before your friends. Then you disown me, baby, until we're alone again. Your love is like a seesaw. Your love is like a seesaw, baby. Your love is like a seesaw. Going up, down, all around like a seesaw. Das Stück Run, Run, Run von The Velvet Underground singt Kim Cohen, der Asthmatiker ist, während er im Park laufen geht. Margarita Passion had to get her fix. She wasn't well. She was getting sick. She went to sell her toe. Did what skin die. Doesn't do it. She thinks she could buy it. You gotta run, run, run, run, run. Take a drag or two. Run, run, run, run, run. Gypsy death in you. Tell you what to do. Für seine Interpretation von Telephone von Lady Gaga hat er von einer Telefonzelle aus bei sich zu Hause angerufen, um den Song auf seinem Anrufbeantworter aufzunehmen. Wobei die besondere Situation dieses Stücks darin besteht, dass sein Anrufbeantworter eine maximale Aufnahmezeit von nur einer Minute hat. Er also jedes Mal von der Ansagestimme unterbrochen wird und nochmal anrufen muss, um weiter zu singen. All message played back. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I've got no service in the club, you see. What did you say? Oh, you're freaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Kinda busy. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Just a second, my favorite song they're gonna play. And I cannot text you with a drink in my hand, eh? You should have made some plans with me, you knew that I was free. And now you won't stop calling me, I'm kinda busy. Stop calling, I don't wanna think anymore. I left my hands and my heart on the dance floor. Stop calling, I don't wanna talk anymore. I left my hands and my heart on the dance floor. Sunday, 3:27 p.m. I'm busy. Stop telephoning me. Can call all you want, but there's no one home. Das Stück Car Wash schließlich, ursprünglich gesungen von Rose Royce, ist, man kann es sich denken, in einer Autowaschanlage aufgenommen worden. Or maybe even a Indian chief at the car wash. Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with me, car wash. Sing it with a feeling, yell, car wash. Come, some of the work gets kinda hard. This ain't no place to be if you plan on being a star. Let me tell you, it's always cool. And the boss don't mind sometimes if you act a fool at the car wash. Whoa, whoa, whoa, talking about the car wash, yeah. Come on, y'all, and sing it for me, car wash. Woo, hoo, hoo, car wash, yeah. Work and work. Well, those cars never seem to stop coming. Work and work. Keep those racks and machines humming. Work and work, I have babies to the bone. Working hard, I can't wait till it's time to go home. Hey, get your car washed today. Fill up and you don't have to pay. Come on and give us a play. Fill it up right away. Car wash, getting about the car wash. Car wash, yeah. Yell and sing it with me. Car wash. Woo. Car wash, yeah. Those cars never seem to stop coming. Keep those cars and machines humming. Let me tell you, it's always cool. And the boss don't mind sometimes if you act a fool at the car wash. In the instances we can, when we can In den Fällen, in denen Klangkunst für bestimmte Orte gemacht wurde, tendieren diese Stücke häufig dazu, vor allem die klanglichen Qualitäten zu beachten. Stücke für Canyons, bestimmte Theaterräume oder was auch immer, die die Resonanz der Orte bedacht haben. Aber nur selten gibt es Stücke, die nicht nur mit den akustischen Qualitäten eines Ortes arbeiten, sondern auch mit ökonomischen, sozialen oder politischen Aspekten, je nachdem, mit was für einem spezifischen Raum gearbeitet werden sollte oder was er repräsentiert. Ich wollte mit der Idee von Ortsbezogenheit in dieser Hinsicht in Verbindung mit Popmusik arbeiten. Dass Four Songs den Aspekt der Ortsgebundenheit nicht in ganz ernsthafter Weise umkehrt und nicht den Ort des Hörens, sondern die besungene Situation herstellt, ist auch der Art der Ausstellung geschuldet, für die Kim Cohen die vier Stücke erarbeitet hat. Die Audiovisual Arts Gallery in New York hat an ihrer Außenwand einen Kasten mit vier Kopfhörereingängen installiert, die sogenannte Silverbox, an der Passanten Tag und Nacht mit ihren eigenen Kopfhörern jeweils vier unterschiedliche Stücke anhören können, die im Auftrag der Galerie von Klangkünstlern hergestellt wurden. Der Kasten selbst ist ein Nichtort, der die Möglichkeiten einer Ortsspezifik gering hält. Vielmehr bietet dieser Raum für Vorstellungen, da der einzige Zugang zu seinem Innenleben der über die Kopfhörereingänge ist. Die Situationen, die bei Four Songs zu hören sind, werden vom Hörenden imaginiert. Noch stärker aber werden es die Originalstücke, die nicht direkt erklingen, sondern nur durch die amateurhafte Stimme von Kim Cohen und ohne jegliche Begleitung imitiert sind. Diese mehrfache Überlagerung von Informationen, Abstraktion von einem Original auf der einen Seite, Konkretion von absichtlich missverstandener, wortwörtlicher Interpretation auf der anderen, produziert über die etwas alberne Idee hinaus ein Nachdenken über Begriffe des Raums, den der Metapher und nicht zuletzt über den der Musik. Es sind diese Überlagerungen des konkreten Klangs mit Erinnerungen, sozialen Situationen, Alltagsverwertung, politische Aufladung, die in den gezeigten Stücken auf die ein oder andere Art auftauchen und die ein Wechselspiel zwischen reflektierendem Hörer und selbstreferenziellem Klangobjekt erzeugen, die Kim Cohen Non-Cochlear Sonic Art nennt. In seinem 2009 erschienenen Buch In the Blink of an Ear, das eine Geschichte der Klangkunst als Weiterführung und Parallele der Konzeptkunst nachzeichnet, schreibt er hierzu: Wenn die nicht-retinale bildende Kunst frei ist, Fragen zu stellen, die das Auge allein nicht zu beantworten weiß, ruft die nicht-kochleare Klangkunst Anforderungen auf, die jenseits der Hörweite sind. Aber das Auge und das Ohr sollen weder geleugnet noch überflüssig gemacht werden. Eine konzeptuelle akustische Kunst würde zwangsläufig beides erfassen, das Kochleare wie das Nicht-Kochleare, sowie die konstituierende Spur des einen in dem jeweils anderen. Das Nicht in Nicht-Kochleare ist weder Negation noch Auslöschung. Es ist nicht, wie Derrida es nennt, das Abwesende, die Negativität, das Nichtsein, der Mangel. Am allerwenigsten ist es die Stille. Das Nicht-Kochleare und das Kochleare durchdringen sich unendlich. Einige der Arbeiten von Kim Cohen gehen so weit, dass sie ausschließlich aus verbalen Beschreibungen von etwas bestehen, was selbst gar nicht gehört werden kann. So zum Beispiel in der Arbeit Seven Great Rock Music Record Albums and Everything I Can Think of to Say About Them in the Time It Takes to Listen to Them. Wie der Titel schon sagt, redet Kim Cohen in einer Galerie über sieben Rockmusikalben. Er trägt einen Kopfhörer, mit dem er sieben CDs hintereinander hört. Jeweils für die Dauer eines Albums erzählt er, was ihm einfällt: Anekdoten, Kritik, Analytisches etc. Die primäre Klangquelle, die Musik, ist nur noch über ihre Länge und über Kim Cohens sekundäre und subjektive Erzählung zu erfahren. Seine 2006 entstandene Arbeit Tu Jaromir Hladik besteht ebenfalls nur aus Beschreibungen, in diesem Fall von Kunstwerken, die allerdings im Unterschied zu den sieben Rockalben gar nicht produziert wurden. Die Arbeit Tu Jaromir Hladik besteht aus einem leeren Raum, auf dessen weißen Wänden lediglich sieben Nummern angebracht sind. Besucher erhalten am Eingang einen Audioguide in Form eines Kopfhörers und MP3-Players. Den sieben Nummern an den Wänden entsprechen sieben Titel auf dem Audioguide, bei denen jeweils unterschiedliche Klangkunstarbeiten beschrieben werden, die realita nicht existieren. Der recht aufwendig gestaltete Audioguide versorgt das Publikum nicht nur mit Beschreibungen des jeweiligen Kunstwerks, sondern auch mit Interpretationen von teils recht bekannten Kritikern und Kuratoren der Klangkunstszene wie Christoph Cox, David Tube oder David Grubbs, sowie O-Tönen von Kim Cohen selbst, der in dem Audioguide als Künstler der nicht realisierten Arbeiten auftritt. In dem Beschreibungstext nennt er Tujaromir Hladik eine Retrospektive von noch zu produzierenden Arbeiten, auch wenn dies wohl kaum noch stattfinden dürfte. Die Nummer 5 des Audioguides trägt den Arbeitstitel Windwork. Nach der Beschreibung besteht die Arbeit aus mehreren Hochdruck-Luftkompressoren, die unterschiedliche Arten von Wind in einem Galerieraum erzeugen sollen. In diesem Raum hängen kabellose Lautsprecher an Heliumballons, die Botschaften wiedergeben, die das Publikum in Mikrofone am Rand der Installation einsprechen kann. So entsteht laut Audioguide ein mobiles Babel, eine schwebende Konversation getrennter Ideen von körperlosen Stimmen. His interest in things unseen, yet moving in space and time, led Kim Cohen to conceive an untitled piece based on, or in fact, made of, wind. Christoph Cox. Wind is a really interesting physical phenomenon. Wind is just differences in air pressure and temperature. So I think just that sort of simple physical fact that wind is a product of kind of basic physical differences is fascinating. It's also, of course, wind is, you know, wind is what voice is, wind is what, you know, there's a whole class of instruments that are wind instruments. You know, wind is crucial to making sound. Seth Kim Cohen. It's interesting to think about how the wind is portrayed in something like popular songs. You've got Summer Breeze. Summer Breeze makes me feel fine. Rock You Like a Hurricane. Idiot Wind. And the crazy thing is that the reality of wind agrees with the depictions in songs like these. You know, of course, you've got the gentle breezes that we all associate with pleasant summer days, but I also read about this hurricane in Florida in 1935 that whipped up the sand from the beaches and essentially sandblasted people, reducing them to nothing but skeletons in their leather shoes and belts. Using high-volume air compressors, Kim Cohen will create mobile high- and low-pressure systems in the gallery, allowing temporary enclosed weather systems to form. The piece, known for now by its working title, Windwork, will feature wireless speakers inserted into helium-filled balloons moving around the gallery on the man-made breezes. Around the perimeter of the space, visitors. In einer weiteren, nicht realisierten Arbeit aus Tujaromir Hladik greift Kim Cohen das Stück 433 von John Cage auf und widmet es um, hin zu einer stärker konzeptuell gewichteten Klangkunstarbeit, die den Titel 433 for Public Bus trägt. Das Stück, oder besser die Beschreibung der nicht existenten Arbeit, wirft John Cage vor, die Möglichkeit verpasst zu haben, mit seinem Stück 433 konzeptuell zu arbeiten und damit die Musik radikaler nicht nur auf ein neues Hören auszurichten, sondern das Hören selbst durch ein reflektierendes Denken zu erweitern. Cage, in my understanding, never really let go of listening. In fact, I think listening was central to his Cage, so wie ich ihn verstanden habe, hat nie vom Hören abgelassen. Im Gegenteil, das Hören war zentral für seine Arbeit. Er wollte vielleicht verändern, wo das Hören herkommt, oder er wollte den Geisteszustand ändern, der sich bei einer Hörhaltung einstellt. Aber das Hören selbst wurde nie in Frage gestellt. Er sagte nie, hört auf zu hören und fangt an zu denken. Tatsächlich hat er genau das Gegenteil gesagt. Hört auf zu denken und fangt an zu hören. Und das ist für mich der entscheidende Unterschied zu Duchamp. Mir sind die Parallelen zwischen den beiden bewusst, aber dies ist doch ein sehr wesentlicher Unterschied. You know, my critique of Cage is a little bit polemical. You know, meine Kritik an Cage ist etwas polemisch. Ich schwinge das Pendel sehr stark in eine Richtung, um es insgesamt wieder in eine Balance zu bringen. Denn ich denke, Cage ist so stark gefeiert worden, ohne jegliche Kritik, dass wir das Pendel zurückschwingen müssen, um zurück zu einer Mitte zu finden. 433 ist eine große verpasste Chance in der Geschichte der Kunst des 20. Jahrhunderts. Es hätte tatsächlich der Anfang einer konzeptuellen, klanglichen Praxis werden können. Aber Cage ließ es nicht dazu kommen. Er wollte darüber anders reden. Er wollte es als ein tiefes Hörerlebnis betrachten. Und das ist für mich eine verlorene Chance. And that to me is a lost opportunity. Der Angriff auf Cages berühmteste Arbeit wird aber bereits innerhalb des Audioguides wiederum relativiert. Zum einen wird Kim Cohens Cage-Umdeutung idealisiert, zum anderen kritisiert. Während die Stimme der Kunstführerin, die Idee Kim Coens, zu einer Anregung für die nächste Revolution in der Klangkunst aufwertet, kritisiert Kurator Christoph Cox die Idee als problematische Verflachung eines von Cage initiierten großartigen Hörerlebnisses. 4 minutes and 33 seconds, also known as the silent piece. Musician, writer and professor of sound art, David Grubbs. It's generally considered that the significance of 4:33 was in alerting listeners to unintended sounds and to opening up music composition to unintended sounds. Kim Coen says he believes that Cage failed to recognize the possibilities opened by his own piece. To Cage, 4:33 was about listening to the sounds of the auditorium when no music was being played. But the piece could very well have been, and indeed for Kim Coen, should have been about the idea of music, a music without sound. Such a music would have paralleled Marcel Duchamp's non-retinal visual art with a non-cochlear sonic art and would have instigated the next great revolution of modernism. That seems wrong to me in a number of ways. Christoph Cox. It strikes me that it really is a piece that's fundamentally about listening and about the auditory, even though it has this conceptual component. And I think it doesn't work well as an idea. It's a sort of one-liner as an idea, but as an actual listening experience, it's rich as can be. Kim Coen will relocate the piece to more productive sound environments, where Cage's aural optimism might have been more justified. For example, the first movement of 4 minutes would take place on the number 4 bus, the second movement of 30 seconds on the number 30 bus, and the third movement of 3 seconds on the number 3. Following Seth Kim Cohen's line of thinking, the piece might also be performed in an art gallery. To get an idea of how that might work, let's spend a little while just listening. Seth Kim Coen, der in England studierte, hat dort zu Beginn auch eine Reihe von Radioarbeiten produziert. Für einige Zeit war er Mitglied der Gruppe UNST, die einmal pro Woche bei einem experimentellen Radiosender verschiedene Klangkunstarbeiten ausprobierte. 2005 entwarf Kim Coen für diese Gruppe das Stück Radio Voice. Für diese Arbeit mussten die Mitglieder der Gruppe mit ihren Stimmen Klänge aus dem Radio imitieren, wobei jeder unterschiedliche Klänge umzusetzen hatte. Zum Beispiel war einer für alle männlichen Stimmen verantwortlich, eine andere für alle Streichinstrumentenklänge oder wiederum jemand für das Hintergrundrauschen, wenn kein Sender empfangen wird. Die Performer waren mit Kopfhörern an ein Radio angeschlossen, das von einer weiteren Person bedient wurde. Diese scannte sich langsam über eine Stunde durch das ganze Spektrum der Radiofrequenzen. So presumably if you had two radios, you could scan along. Hätte ein Hörer 2 Radios gehabt, könnte er, wenn er wollte, parallel zu unserer Sendung die Radiofrequenzen durchscannen, sodass er sowohl uns hören könnte, wie wir alles, was in London in dieser einen Stunde im Radio lief, doppelten, als auch das gedoppelte Material selbst. Als wir während der Show zu unserer eigenen Frequenz kamen, kam es zu einer Art Rückkopplung, denn wir mussten unsere eigenen gerade gehörten Klänge doppeln, die wir dann wieder hörten und imitieren mussten und so weiter. Wir kamen also plötzlich in so eine analoge Rückkopplung. Noch nicht einmal analog, es war eher eine konzeptuelle, menschlich generierte Rückkopplung. Doch auch wenn diese Arbeit eine rein akustische ist und im beschreibenden, referenziellen Sinn ohne Sprache auskommt, bleibt auch hier die ironische Distanz zum Gegenstand erkennbar, die diesen für den Hörenden wiederum zu einem Gegenstand kritischer Betrachtung machen kann. Der humorvolle Ansatz, der sich durch alle Arbeiten Kim Coens zieht, ist einer, der das Lachen als Möglichkeit versteht, starre und als gegeben angesehene Strukturen anzukratzen und ihnen den Boden der Pseudoseriosität zu nehmen. don't need a lover, I just wanna be me. I just can't do it. BT, keep it real. Five in a row. The Coup de Lamar, and I'll check the travel for ya. The most crazy to feel every bit as gorgeous. Yeah, you know when you're just kind of spirits and you need the most. London's Heart 106.2 again. I heard it, you came. Every bit gorgeous. For us of the world, every day, every goal, rock and roll football, Virgin Radio. Love football, love music. Love joy, the two love joy show on Virgin Radio. Let's music. I would like a three circle, 1100. Amazing, £299. Beautiful four door, two mirror, wardrobe. 104. On earth would to prepare them, and then they not by for what but I waiting. Oh, that big one. In the cave. There's definitely a predator. It's spectacular and impressive, says Mark Allen from the Thunder Mirror. The cave. Thunder's now. This weekend, there's fun for all the family at the Lewisham Petting Zoo. An animal handling area where you can hold rabbits and feed the pony. For a real reason to visit Lewisham, pick up this week's Auto Trader. Your local copy now also lists thousands of cars across the capital. Auto Trader, find your perfect company. Our best for new music is extra grand. Wherever we're looking at it, and we're going. The Archdeacon of Warsaw has appealed to animal rights extremists to return the remains of an 82-year-old woman. That is, Ham's body was stolen from a graveyard in Vauxhall last October. It happened during a campaign of abuse against her family's farm, which had been breeding guinea pigs for medical research. There is time to return. We appeal to those who took the remains to return them or to the truth.